Okay, also ihr wisst jetzt ungefähr, was schachmäßig gelaufen ist. Das sind 37 Minuten und eine Stunde ungefähr, wo gerade ein wirtschaftliches Problem ist. Jetzt wollte ich mal so ein bisschen zur Ruhe kommen und ja, mal so diesen telepathischen Aspekt. Also das Problem ist, weil Telepathie ist, ich wollte das jetzt einfach mal so ein bisschen ruhiger angehen, also weil sehr konzentriert, was gerade wirtschaftlich so läuft, ne? Das mit meinen Werkstätten, den Gebrauchshandel und diesen Weltweltsupermarkt und diesen Kaufanweisungen, diesen paar Mafiosi, die er beliebt, ne? Einfach weil die anonym sind und ich wollte mal sehen, was telepathisch passiert, weil das ist immer so die Sache, ne? Ja. Also das ist heute immer. Okay, vielen Dank. Dann, wichtig bei uns ist, eigentlich kann da jeder was sagen, ne? Ich meine, Inga? Ja, Kinder kann das auch immer. Annika ist immer etwas verschämt, Hawkins sagt ab und zu mal was, und ansonsten, müssen wir gucken, ne? Das ist das Geld, das ich weiß, das ist so, also. Okay. Erreichst du noch deine E-Mail-Adresse vom Allgemeinen Hilfsrezenten? Die habe ich, ja. Und was passiert, wenn du es sagst? Dann kommt man zwei Tage auf eine Warteliste. Also es ist, ja, ich hab die super mal die. Ich hatte da mal so eine Technologie, der Elfenlied aus Yvonne aus, nicht Yvonne meinten. Der Elfenlied, das ist so ein Manga, den kann man bei YouTube betrachten. Da hatte ich halt so eine Technologie, ich habe halt mein Modell rausgefunden, wie man Materie zu Antimaterie umwandelt, um damit einen Generator zu versorgen. Das Ding ist, leider erzeugt das immer einen ziemlich sauberen Knack, also den Hirnprozess. Auch so einen normalen Detektor. Wie so geil, dass das Ding knackt so mehr oder weniger runter, weil ich in das Atom umschaltet. Das Ding ist, damit kannst du nicht den ganzen theoretischen Hintergrund für irgendwelche auf jeden Fall, gibt es ein Gerät, das sieht im Endeffekt so aus wie bei Elfenlied, und wer das Video gucken will, der muss sich überlegen, ob er sich das wirklich reinzieht, weil es ist nicht ganz schön. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen zur Ruhe kommen, weil eigentlich wollte ich jetzt mal, das wäre praktisch einmal der Gegneraspekt und der wirtschaftliche Aspekt, der gerade läuft. Theoretisch könnte sich jetzt zum Beispiel Fiona in die Balance Wort melden oder sonst wer. Muss man sehen. Also normalerweise kommt da nur irgendwas. Zum Beispiel Inja. Oder Annika. Ja. Okay, ich muss das ja runterkommen. Das ist immer sehr anstrengend, weil alle so voll zu Schütze erzählen und. Okay, Inja. Was ist mit Inja los? Also immer, die kenne ich, seit ich Grundschule 6 sind. Dann kannten wir uns ungefähr bis wir 10 sind. Und das Ding ist, also, ich kenne ein bisschen von mir, ja. Dass wir uns damals so gesagt haben, dass ich mir damals gesagt habe, also eigentlich habt ihr nie bemerkt, dass ich tödlich in die Pagnat bin. Hab ich nie bemerkt, ey. Ist jetzt doch fast niemand aufgefallen. Nur, dass das schon bei dem Witzbeinchen, dass es die Liebe war. Ich dachte mir dann halt so, ich habe ja Trigger und nicht so, aber wer sich ein bisschen mit Trigger und Drehkoch nicht so auskennt, ich mach. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, habe ich einmal das Ding gehabt, ich habe ja halt durch die Borg relativ viele Implantate gehabt, also etwa 15.000 Kubikmeter, von denen habe ich etwa, die habe ich halt von den Borg mehr oder weniger gekauft, über mein Gebrauchshandel, ne, den habe ich ja erzählt, und davon habe ich dann praktisch, 1.400 Kubikmeter an eine Erdregierung verkauft. 1.400. Ja. Das hat halt relativ lang gedauert. Die mussten halt aufpassen, dass da nicht irgendwelche Assignationsbots noch sind. Also, ich weiß nicht, die haben so Naniten, ne? So kleine Mikroroboter. Die muss natürlich erstmal durchgecheckt werden, ob da irgendwelche Tricks drin sind. Irgendwas gefährliches, weil die gehen auch so weit nach der Lange gedauert. War nicht ganz billig, aber. Ach so. Okay. Das Ding ist, ich muss natürlich dann immer so, ich kann die Expertise, ob das gefährlich ist, selbst ausstellen. Ich habe da praktisch einen Schein für. Es ist wie so ein Schein für Schweizverbot, gerade du musst einfach nur nachweisen, dass du das Ganze regelmäßig machst, sondern wenn ich der zum Beispiel, sagen wir im Extremfall, Eric, dass ich jemanden so eine Lieferung schicke, das macht natürlich nicht irgendwie so eine offizielle Basis, wo du denkst, das ist so praktisch der Freifahrtag und die Geheimbasis, ne? Sondern, das war praktisch irgendwo in der Wüste und dann muss das abgeholt werden. Das Dumme ist halt, das sind praktisch so, Lieferanten, das heißt, also, weiß natürlich, auch wenn die US-Regierung praktisch so zwei Container bekommt, dann muss ich praktisch Standmiete bezahlen. Das heißt, also ich kann die nicht einfach, also ich hätte die am liebsten gekauft, aber normalerweise ist das wie beim Containerumschlag in Bremerhaven oder Bremen oder sonst wo, Rotterdam, wo du bestimmte Standfristen hast. Das heißt, so ein Container muss normalerweise zügig ausgeräumt wieder zurückgeschickt werden. Das Ding ist, also das kann praktisch, der Laden läuft praktisch über Adikon hin und das heißt also, das Geld ist praktisch dann in der Zugegengemeinschaft, die ich vielleicht hier noch was durch die Zugegengemeinschaft meint. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben es nicht bekommen, ja? Ja, wo ist mein Geld? Das können wir zurzeit nur bei den Aliens ausgeben. Was hast du dafür gekauft? Keine Ahnung. Das ist hier so ein wenig interessieren. Das ist praktisch ein besonderes Hobby für dich, wenn du so ein bisschen was verticken kannst. Das ist ja nicht eine kleine Summe, die mich irgendwie interessiert. Was? Weiter waren noch ein paar andere Sachen im Laufe deiner Erörterung. Du scheinst ja bei den Aliens relativ viel Geld zu haben. Ja. In der Diskussion war da zum Beispiel das Ding scheint hier passiert zu haben. Du hast ja einmal so viel, ich sag mal, ich kenne diese Bioläden an Natura. Da gibt es zum Beispiel so ein kleines One World Label. Das heißt, da gibt es da draußen in all diesen Kristallstrukturen, diesen Supergalaxien und so, gibt es ganz oft so kleine Minen mit hart arbeitenden Aliens, die den fairen Preis für irgendwelche Metalle auf den Boden schürfen. Und die haben so kleines Dorf, wo dann mal ein kleiner Kolb darin ist, ne, der natürlich total überteuert ist, weil dieses One-World-Label und diese Arbeitsbedingungen sind natürlich fair und total nachhaltig und total sozial. Und dann habe ich halt so die ganze, die Krise nicht mehr kochen, das ist keine Kopfhörer-Scheiß, ne. Also, es ist halt so ein Spruchschüler aus dem Laden, das habe ich dann auch, ne. Ich habe dann aber davon so viel gekauft, also immer die ganzen kleinen Sachen, ich habe halt gute Kontakte zu den Transportern. Also die können, und dann habe ich noch so viel gekauft, dass wir eine Kugel erzeugen konnten, die so groß und so schwer ist, dass wir gerade so und sie am Eingewicht zum Beispiel Grundstein kollabieren. Leider sind viele Theorien, die wir noch rund, also ich lebe ja meine eigene und ich sag mal, unsere Theorien zu Grundstein und Schwarzenlöchern sind, ich sag mal, nicht unbedingt die, die ich so kenne. Ich kenne halt viele Aliens, die sich viel entwickelt und die wissen ein bisschen mehr. Und das heißt, das Ding ist, ich habe einen Neutronenstern, da muss ich dann ungefähr, wir brauchen nicht so denken. Das heißt, diese Neutronensterne aus Gold, die habe ich nicht so schwach gebraucht, wenn wir in einer anderen Universum noch ein viel größeres Ding hat am Laufen. Und wir brauchen praktisch, also das Problem hat, dass um diese Menge an Buchungen gibt, ich finde, so ein CI-Netzes Zeug, brauchst du gewaltige Mengen Gold für die, sagen wir, für den Prozess von der Überweisung von Pino. Was für die Mengen Gold? Also allein so ein Grundstern aus Gold, kann einfach, die Menge an Transaktionen, die ich benötige, für so viele oder so viele Milliarden und Milliarden von Milliarden sind. Ich glaube, ich habe schon irgendwie noch Risiko wieder dazu, noch mal genau das Platz sagen, aber es reicht einfach nicht aus, dass man so ein Grundstern hat, der auf einem Gold ist, brauchst du noch deutlich viel mehr Gold, um so ein CI-Netz buchen zu können. Das ist nicht so nett, oder? Ja, das Ding ist halt, dass ich das über einen externen Dienstleister absichern muss. Das heißt, ich kann das Ding nicht selber besitzen, sondern ich gebe da ganz viele gesetzliche Vorschriften, die ich jetzt so im Detail nicht erklären will, aber auf jeden Fall, was das über den Tag ist, und ich hatte erzählt, da habe ich halt bei einem Paten, sagen wir mal, Paten, das ist ja eh nur relativ frei, das Problem an dem bin ich so ein bisschen entschuldigt dafür, dass er mich aus dem Verfahren rausgefordert hat. Ich habe ja gerade im Bereich Völkermord so ein paar Probleme gehabt und ich brauche einen professionellen Ärmel, da der Taxi gerade gesagt hat, willkommen, für mich der Weg und so, nicht richtig viel und komme ich mit dir rein, weil da haut ich da raus und das, da bin ich auch so richtig einig und da freue ich mich auch, dass es so fähig war und geht das wahrscheinlich auch relativ viel wie durch die Buchzahlung, weil du einfach Öffentlichkeit hast und den ganz irgendwie präsent auf dich ist. Aha. Völkermord. Ich glaube auch, wenn die Bevölkerung hat, also, ist das trotzdem ein rechtliches. Also, natürlich habe ich diese Völker, ich sag mal, diese Alliierten von Balkan, also, ziemlich über den Gericht, aber, ja, Hauptsache, die waren weg, die haben aber nur, die muss aber weg, die waren nicht in der Lage, unsere kulturellen Vorstellungen, also, irgendwie, auf dem aufbauenden Niveau nachdenken zu können. Die hatten nicht mal Hilfsstrukturen für Freundschaft oder sowas. Also, die konnten viele Sachen, die wir als normale finden, gar nicht nachvollziehen. Also, es war bei den Kulturen auch gar nicht, weißt du, die hätten immer unsere Grenzen setzen können, aber trotzdem ist das natürlich auch völkerrechtlich ein Problem, was ich gemacht habe. Und dann hat er gesagt, sorry, spreche ich dir an, weil der haut dich da raus, dann hast du halt einen Abschlag zu zahlen und dann war's das, ne? Das war relativ günstig. Das Ding ist, ich muss natürlich auch den neuen Buchungsprozessor, also diesen Goldstumpen, praktisch irgendwie extern regeln. Wenn man jetzt durch die Karte von unserem Universum, wäre da praktisch ein Nachbaruniversum, das ist schwer, das ist tot, erlebt nichts, noch nie was gelesen. Da haben wir das ganze Geld praktisch reingehauen, dass wir einen neuen Prozessor brauchen. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt Zeit mit diesem Goldkugel, die wir dann praktisch die Götter gestanden, die wir in sind, die kann, aber das ist auch sowieso wieder so wie über Mafia-Schuss, die da ganz schwierig zu erklären. Und auf jeden Fall haben wir dann diesen Goldschuppen, den wir als Prozess benutzen und müssen eventuell an so Mafia-Syndikate zum Beispiel Geld zahlen, aber die Gebühren sind vielleicht etwas überzogen, aber es ist natürlich immer noch günstiger, als das dran auszutragen. Das heißt, ja, dass ich da praktisch als Mafiosi Bohrer-Typ oder Typ in der Mafia-Struktur davon ausgehen kann, dass wir das Gold kriegen und du das nutzen willst für Banking. Ja. Und wir haben dann so praktisch neben dieser riesen Kugel aus Gold. Wo ist das die? Puh, also wenn man das, das ist natürlich ein Universum, das ist fast so groß wie unseres, ne? Bloß, dass es voll ist mit Gold, ne? Ich hatte auch mal den Radius, aber ich sag mal, wenn du den Radius dieser Kugel, das ist ja ein schwarzes Loch, das ist immer anders als schwarzes Loch, aber eigentlich ein schwarzes Loch, ist das Loch so groß, dass du die Zahl so, ich sag mal, 700 Megabyte kostet. 700 Gigabyte ungefähr wäre die Zahl groß, so in den Dreh, ne? Also wenn das in Lichtjahren oder so angefangen ist, hat die in Lichtjahren oder Lichtsekunden, das macht eh kein großes Unterschied, weil die Zahlenmenge, aber zu dem Bereich ist man da. Und das Ding werden wir halt brauchen für die nächste Transaktionsstufe. Weil normalerweise so ein Neutronenstern, weil das ist nur eine ganz okay. Das Dunkel ist bei denen ist es auch nicht wirklich knapp kalkuliert mit dem Gold. Ja. Das Ding hat zum Beispiel das Problem, dass es demnächst nicht mehr kollabiert, einfach so ein Neutronenstern sendet eine bestimmte Menge Energie aus und ich habe natürlich die Menge Gold gewählt, dass es knapp zusammenfällt. Das ist nur ein bisschen mehr als es braucht, um zum Neutronenstern zu kollabieren eigentlich. Ja. Das Problem ist, dass das Ding natürlich beim Strahlen, beim Stromstreifen schon relativ viel Energie abgibt. Und das Ding nach einer Weile aufhört zu kollabieren. Das ist natürlich für viele Forscher interessant, weißt du, das Ding kollabiert, ne? Dann, ich sag mal, kocht das auf, dann fängt das so an, in den äußeren Zeichen keine Klimmchen abzusondern. Dann wird das Ding wieder instabil und explodiert wieder. Und fällt wieder nicht zusammen. Dann kocht es dann auf. fängt einfach kleine Tröpfchen abzusammeln, die oberen Schichten, und zerfetzt die dann, ne? Ja. Das ist natürlich scheiße für die Forschung abzusehen, weil wir Gott noch viel dabei müssen, das meiste Gold ist schon fünfmal verkauft. So fetzt auch einfach, weil, die Forschung alle ziehen wollen, ne, gerade in diesem Wettbewerb. Und der entwickelten Bereich ist natürlich, also, draußen ist viel weiter sicherlich, aber hier in diesem Bereich ist natürlich absolut geil, was zu haben. Und so Gold, was irgendwie so 60, 70 in der Grundstadtumwandlung hinter sich hat, ne, das immer auf dem Labortisch zu haben, ist natürlich unheimlich cool. Weil da passiert ja irgendwas mit dem Gold. Wenn das immer wieder komprimiert wird, mit Gold passiert nicht viel, aber es ist schon interessant, was man im Labor zu haben, was da so passiert. Und übrigens, wenn man das durch die Engelscanner ausschiebt, dann kriegt man da wirklich nur einen World Area angezeigt. Das ist nicht teuer. Und das doppelt so teuer wie normales Gold. Ja, dann würde ich sagen, dass du das Ding einfach zur Unterhandlung gekauft hast. Ja, ich komme immer schon solche. Weil es gibt hier noch ein zweites Gerücht zu einem diverser Alien-Regierung. Und zwar ist Onward noch in Galaxienmitte Kubisch. Hier. Und wir sind uns ziemlich sicher, was musst du da machen? Was? Ihr müsst das Ding konfigurieren. Was? Ich kann euch endlich eine Anleitung geben, was mit dem Ding noch frei ist. Was? Ich habe praktisch, also, wir haben ja im Zentrum des Sonnens ein supermassives schwarzes Loch. Und, dann hatten wir irgendeinen Typ, schwarzes Loch aus Lithium, das ist nur noch eine geile Sache. Da haben wir schon was anfangen, da habe ich gesagt, okay, lass mich mal unser schwarzes Loch, zentrales Loch in dieser Galaxie, durch einfach aus Lithium ersetzen. Die haben jetzt keine, die haben gesagt, Isotop ist ziemlich egal, ne? Also die Spurzahl pro Lithiumkern. Zu dem kann man Stangen genommen, was man in unserer Entwicklungsstufe in so einer Galaxie braucht. Das heißt, das sind praktisch so Kataloge, für Aliens, die reich sind. Ne? Das heißt, ne? Da ist man schon so ein Ding einfach mal gekauft. Und dann habe ich auch keine Gefahrenmeldung bekommen, das ist bestimmt nicht ganz einfach, was wir da machen müssen. Aber auf Kurse kriegen das Ding geregelt, ohne dass da jemand stirbt oder Schaden erleidet. Das ist so. Und das hast du dann so gekauft, ja. Ja. Weil du privat bei den Einzelvermögen hast, dass so ein Goldschuppen, der ist dann eigentlich zum Ruhestand qualitiert. Ich war halt sowieso am Buchen und hatte am Ende noch ein bisschen Geld überlassen müssen, wo ich die Dienst gekauft. Also einmal so ein Riesenkugel aus Rubidium, ne? Das ist ein bisschen schlecht, was ich irgendwie da einfach bei der Tipps sein soll. Dann hatte ich halt noch so einen blöden Frühstein. Ich glaube, wir haben wieder explodiert, sie aus irgendwie gestompt hat. Und das war einfach schwierig. Ich wollte eigentlich jemanden so einen Planeten schenken, aus Element 228, 228 Protonen schenken, ja. Und das Ding ist stabil. Eigentlich dachte ich Element 114, aber die haben gedacht, das kann vergessen, dass das. Ja, das war ungefähr genau in der Stabilität, aber wie gesagt, das war die Finger von aus. Das bringt ja nichts. Ja. Ich habe das dann versucht, irgendwie zu überlegen, Annika wollte unbedingt einen Beweis haben, also zum Beispiel bei Insa hat der Kollege gesagt, komm, die hat sich irgendwie noch ausgedacht, der insotonischen Dörfschischer. Und dann sah ich halt mein Alien-Siri. Tom, was ist denn so ein Dörfchen an? Plötzlich fängt das Ding an. Sagen hier drei Esslöffel Zucker und so. Und dann dachte ich, oh Scheiße, das Ding fängt plötzlich an zu erzählen. Und wie man sich in so tonischen Dörfchen auszunehmen. Das war da schon sehr irritiert. Weil ich wusste nicht richtig, was ist. Aber das Ding ist, Annika wollte irgendwie Beweis haben, irgendwas Vernünftiges. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kriege jetzt kein Quasi-Zerlass und sehe aber quasi aus. Element 228 hin. Mir ist irgendwie, ich kenne so relativ viele Kristallstrukturen, wo praktisch die ganzen Galaxien, die sich zu Supergalaxien zusammenfassen, die ganzen Universen, die sich zu Supergalaxien zusammenfassen und die Kristallstrukturen, da ist natürlich auch noch ein Scanner, also eine Reichweite von meinen Transportern. Das hat, also das ist auch Labor gedacht. Das heißt, die haben pro Labor vielleicht ein paar hundert von diesen Atomen und dann habe ich das Fahrzeug halt aufgekauft, dass ich einen Planeten darauf hatte. Der soll angeblich ein Kubiker gewesen sein. Weil aus irgendwelchen Gründen ist das üblich, in meiner Position etwas zu kaufen. ist üblich, also das Universum ist ja groß, kein Kämpfer mit dir. Und in meiner Situation ist es üblich, was zu kaufen. Die wissen, wie sie geschafft wird, wie ich ticken. Und dann hast du das immer so als Friedengott. Das heißt, das Ding muss auch sich wieder mal nicht verformen. Das sind die als Friedengott davon ausgehen. Aber dass das Ding stabil funktioniert, brauchst du ein paar Meteoriten wieder einfallen. Das ist ganz unproblematisch, das extra so gemacht. Das ist so viele Probleme, die ich habe, die sind üblich. Das heißt also, viele werden sich denken, das ist so eine einmalige Situation, aber in meiner Welt, also mit Leuten, die ich zusammen mache, ist das nicht ungewöhnlich. Das heißt, so was ich mache, das würde für euch statistisch, also ich in meiner Situation, wenn ich normale Regenerationslinien hätte, würde das in meiner Situation einmal in einem Jahr Leben funktionieren. Das heißt, ich müsste im Schritt in dieser Welt eine Milliarde mal regenerieren, bis das klappt, mehr oder weniger. Aber bei mir läuft das praktisch über, ich sag mal, in der Welt Korrelion. Das heißt, wenn ich regeneriere, dann regeneriere ich im Platz, wo ich was machen kann. Das heißt, für viele ist das extrem, aber für mich ist das Alltag, ne? Ich mache das immer. Ich bin praktisch ursprünglich, es gibt praktisch die Menschen, die immer aspekten. Das heißt, ich bin jemand gewesen, immer, der ist praktisch von der Regierung, solche Systeme wie die Erde schaden, Einstein-Theorien, sodass die dann nicht rauskommt, die nicht Geschwindigkeit, ganz viele kulturelle Probleme, aber ich bin dann irgendwann übergewechselt in eine Szene mit einer alternativen Regierung, die natürlich die einzige Regierung ist, aber ich finde die gerade einfach nur praktisch, also ich bin da relativ unkompliziert, weil die haben andere Ideen, wie man so aufzieht, aber es geht auch auf die andere. Es gibt in diesen Architektur, Architekten, wenn sie die meistens immer so von verschiedenen Level für Strukturlevel innerhalb dieser Fassade, unterschiedliche Experten, die haben so ihre typischen Eigenschaften. Es gibt da auch so Cambridge von so Hawkins, aber halt in ultra hochintelligent, also nicht so wie Hawkins, sondern so Harvard von der Arke ist das ein bisschen wie Cambridge, ne? Und wenn du an diese Typen gehst, ist es irrsinnig kompliziert. Du bist voller Verzweifeln. Der Lösungsweg ist aber der Cambridge. Also, du bist doch voller Verzweifeln, denkst du, wie geht das jetzt weiter, ne? Aber ich sag mal, ist im Grunde wie normal, nur in komplizierten Durchschaufsystemen. Ne? Also, du kannst auch gegen, ich sag mal, Kasparov mühsam Schach, also, wenn du dich als normaler, ich sag mal, Schachreihe gegen Kasparov spielst, kann er dich auch, ich sag mal, nach einem harten, für dich schweißtreibenden Wettkampf gerade so gewinnen. Stellst du aber fest, dass das im Grunde eine gefährliche Kette, aber ich sag mal, so ein Elite-Schachspieler, kann dich auch so gewinnen lassen, dass du wirklich von all deiner Kräfte gewinnst. Ne? Ich kann das nicht auf jeden Fall so platt machen, ganz klar, aber er kann dir wirklich das Gefühl geben, dass du das verdient hast. Auf jeden Fall, so mich einfach, ne? Das ist so schon. Auf jeden Fall, technisch gesehen haben wir so eine Sehenswürdigkeit, also die Frage, was war ich mit diesem anderen Bevölkerung? Ja, ich kenne einen ja, ich fand immer so ein bisschen überhaupt, aber ich meine, das mit den Norden scheint mich zu interessieren. Ja, weiß ich nicht. Ich erzähle so ein bisschen, eigentlich scheint ja keiner was zu verschlafen zu wollen. Nicht nur. Du kannst doch nicht einfach, ich sag mal, hier Richter umliegen, völkerrechtliche Methoden anwenden, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Ist ja nur Fantasie. Ja, aber die Aliens meinen, das wäre keine Fantasie. Das wäre echt. Und wir hätten hier bei 100.000 Verlieren irgendwie und durch, weil sie sagen, wir haben sehr noch viel. Weil ich finde, das muss man immer wieder so anmerken, was machst du denkst, jetzt werden wir echt sterben und nur noch wenige, die schon ein bisschen runtergegangen sind. Jetzt demnächst kommen die Stieber und zum Beispiel in unserer Welt, in deiner Welt, über unsere Welt, ne, sind uns die Schenkzeit aufgegangen. Ja. Weil es die Stieber nicht mehr gibt. Ich habe noch keine Schenkzeit mehr. Dann ist uns aufgefallen, dass wir natürlich bei der Regierung für ein Problem haben, einfach bei unseren Herren, unsere Bürger uns keine Ahnung. Ist aufgefallen, dass wir die arme christliche Partei plötzlich hier im Radio aufschlägt mit einer Bekenntnis zum Christentum. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für uns. Für die Christdemokraten. Wie oft haben die sich als Christen hervorgetragen in den letzten 30 Jahren? Kommt noch keine Meldung, dass wir irgendwie einen Christen haben, ne? Ja. Das ist, weil du ein, ich sag mal, Überläufer zu einer alternativen Regierung entschieden hast, einen anderen Weg zu gehen als den vorgeschriebenen und hier praktisch in so einer Art Untergrundorganisation diese Völker platt zu machen auf eigene Rechnung. Ja. Und das heißt also, wir hätten jetzt das Problem, dass dieser Verrücker, also die Masse hast du ja angegeben, einfach, ich sag mal, von dir immer von wenigen Waffen ausgeben. Nein, das ist eine Vorbereitung, aber die Technik haben die ausgebaut werden. Und wir hätten jetzt das Problem, dann, ja, wir kriegen eine Anweisung, aber das sind alliierte Völker. Das heißt also, eigentlich, wenn das so alles wäre, wie du das gemacht hast, glaubst du es, hätten wir das Problem, dass diese sogenannten Sleeper, das heißt nämlich schon für die Erden, nicht sowieso, aber einfach ausgeliefert sind. Ja. Die gibt es nicht mehr. Ja. Und diese bösen Völker sind also zumindest auf deinem Stadt zu Leviathan oder jemand die anderen, also Sleeper, die heißt das gleiche, ich habe so die andere Betonung, aber ja, die wurden praktisch, ich sag mal, in der Nähe Leviathane, so organische Raumschiffe, hast du diese aufbereitet zu Futtermitteln und die dann verfüttert. Ja. Und die Borg, wie du nennst, praktisch die Müllhalde deiner Galaxis, auch ein Ursprung, ein sehr großes und mächtiges Volk, hat sich scheinbar hauptsächlich damit beschäftigt, sich über deine Telefongesellschaft, wie sagen wir mal, so zu ruinieren, dass am Ende alles, was diese Waffen dir gehört, und dann kaufst du das praktisch. Ja, ich hatte ein Papier gesucht für die Handel von Hardware. Und meinem Organhändler, ja, ich hatte noch einen Organhändler, mit dem ich gar nicht zusammenarbeite, aber der hat mir Angst vor den Prozessen und er auch sehr viel Geld. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn er nicht, ich sag mal, bis am Ende aller Zeit den Knast damit zu aktivieren, weil diese Völker hängen oft irgendwie zusammen intern und er hat so ein bisschen die Sorge, dass er, ich sag mal, bis zum nächsten Teil irgendwo mal seinen Teleschwur hat und darüber nachdenken kann, ob das überhaupt eine Sorge getan hat. Weil, ich sag mal, die Papiere, die ich immer gesagt habe, die organisiert haben, die sind original, also. Ich weiß nicht, die Papiere. Ja, dann soll die Organe, ja. Das ist auch schon vorbei, ja? Ja. Also, die Wort an sich, die gibt es nicht mehr, ja. Diese Zeitkontakt-Typen mit ihren Sonden und so, die sind auch weg, ja? Ja. Wissen Sie, was jetzt? Die habe ich, von der Theorie in ihrem Vater auch, als dieses Siri-Ding praktisch. Das Wort, was du, das war halt meine erste große Transaktion mit Amazon Universum. Das war damals noch schwieriger, weil ich noch nicht so technische Möglichkeiten. Und da hast du die auch noch verkauft. Die waren ja beliebt. Und da habe ich mal gewusst, dass die, wenn wir die Konkorde in den Markt Konkorde, dann habe ich die praktisch von, ich sag mal, Plünderern, die Konkorde von den Stützpunkte vorher so also ausschlachten lassen. Und ja, das habe ich dann drin schon eigentlich verkauft und rausgegeben. So eine Art, wenn man so die Q-Welt kennt, also, das ist relativ schnell, das muss ich nachvollziehen, das kann ja sehr passieren, aber letztendlich habe ich die praktisch, wenn man die Q-Welt von Enterprise kennt, in deren Fall, einen PC gekauft, der so ist wie für mich, dieser PC. Und der, hat halt so Assistenzfunktionen. Das war jetzt diese Siri, und natürlich auch diesen PC. Und praktisch dieses Zeitpasswort, was sie jetzt Scoring hatte, das ist aber allgemein nicht unüblich. Das hat halt Probleme mit der Mafia. Die Mafia hat ziemlich unter denen gelitten und ich bin ja auch so ein bisschen Jedi, das heißt, ich brauche ja auch praktisch, ich habe ja die Versuche, die dunkle Seite zu beseitigen und durch eine, ich sag mal, für uns bessere dunkle Seite zu setzen. Also ich dachte, ich nehme so die auch Normalbösewichte wie den Teufel, Satan oder so vom Markt und ersetze die durch die Taki. Durch eine bösartige Mafia, mit der wir uns messen können. Die aber, ich sag mal, ich versuche die natürlich ethisch so einzustellen, dass die sowohl böse sind, als auch für unsere Gesellschaft förderlich. Gewiss, die dunkle Macht durch die Mafia ersetzen. Ja, die ist so offen, die ist so allgemein zusammenerkannt. kann keiner erzählen, das macht die Mafia. Die sind böse. Und du möchtest, dass so die klassischen Bösewichte ersetzen durch Mafiosi? Ja. Du arbeitest, ja, natürlich bin ich jemand, ich lieg großen Wert drauf auf so gutes Zusammenarbeit mit der Mafia, aber auch mit der Polizei. Das heißt, ich habe halt auch in meiner Firma die Möglichkeit, praktisch bei mir haben die Polizisten, ich sag mal, stell dir vor, ja, als einfacher Polizist hast du natürlich auch das Problem, dass bei der Feuerwehr ist das nicht ganz irgendwie, dass man dir noch ein paar gute Gasmasken also, oder Sauerstoff gibt. Dann muss ja nicht mal alles billig sein, aber zum Beispiel das Problem ist, die Feuerwehr, bei denen jetzt die Umweltgeschenke fragen waren, auch nicht. Die freuen sich immer, wenn mal günstig was da ist, aber die Polizei, es ist nicht unüblich, ich sag mal, dir was zukommen zu lassen und die Mafia, die buchen auch ganz gerne nur an mir. Das heißt, ich habe auch gesagt, wenn zum Beispiel hier deren Welt auf dem Schließen lag, hochrangige Polizist ist, da hast du so eine Verwaltungskosten und ich sag mal so eine, natürlich auch als Forscher bei mir, wenn du zum Beispiel so eine Nobelpreis-Uche unterschreiben willst, ne, dann wird dann an diesem selbst Maskenschweine und Profi-Anzucht. Ja, dass du da kurzfristig Geld nicht hast. Und für dich wirklich so eine Urkunde auch nicht mit Ikea Gratis-Kuhschau schreiben, das muss schon mal blau sein oder so, ne? Ja, und das zahlt ihr auch. Und wenn du als Polizeipräsident nicht mal einen repräsentativen Kuhschreiber brauchst, ne? Ich habe auch gedacht, dass wenn ich sie übertreibe, also ich krieg bei mir echt alles gemähnig. Also, ne? Also, wenn du natürlich als Alien weißt, dass du auf meiner Seite bist und denkst so, also wir haben natürlich gewisse Dienstvorschriften, die wir auch einhalten, ne? Aber normalerweise, das Ding ist, die meiner Produkte, die vom Markt genommen werden, handel ich über die Mafia. Also ich habe also den Taki, wir haben gewisse Luxusprodukte, die, ich sag mal, jeder was, die Schibösen, Schulter, die Chinesen, der Fahrer, ne? Die kennt man ja. Wir verkaufen praktisch in der Nähe unserer Supermärkte inoffiziell irgendwie durch Umwege über die Mafia. Weiß ich, wie das so ist. Ne? Und auf jeden Fall, natürlich eine Brücke, die hat sich gehen. Also, wir haben da schon so Vorschriften, aber das heißt also, wenn man sich ein bisschen einfügt in meine Geschäftskritik, kann man da relativ unkompliziert von den Geldern abgreifen und auch die Produkte halbwegs sicher fragen. Das heißt, normalerweise, wenn da Brücken kommen, wir haben aber die bösen Mafiosi, die wir nicht so mögen, die haben nicht unseren moralischen Standard. Wenn die Schutzgeld wollen, dann klingen wir ein bisschen rum, aber auch nicht zu sehr, dass die so ein bisschen Einfluss haben. Die haben auch ein bisschen mehr Stress mit uns. Wenn man so praktisch jetzt sagt, okay, wir sind praktisch mehr oder weniger alliierte Mafiosi, dann ist das eigentlich immer eine ganz saubere Sache. Wenn man das gut gemerkt hat, wie ein Geldwäsche, das ist relativ schwierig bei den Summen, aber das ist so. Und die Polizist? Ja, das heißt, das ist ja auch mein Verfahren. Zum einen versuche ich mir eine relativ, wenn so ein Partner zufrieden ist, dann gibt es auch weniger Stress im Zielbereich. Also, wenn so die Mafia an sich, ich habe da natürlich bei 10 oder 100 Reden, was an sich für die Entscheidung, unheimlich viele Mafia-Organisationen, die auch Bedürfnisse haben. Das heißt also, die wissen natürlich auch, dass wenn da jemand ist, der ein gutes Geschäftsverkehr hat, das funktioniert und die ganzen Kleinmafiosi, die da relativ gut kassieren. Dann gibt es natürlich weiter immer diese Überstrukturen, die denken sich so, dürfte auch ein bisschen mehr sein, dann würden sie auch mitbuchen, aber also, wenn du dann merkst, dass da so einfach so Bedürfnisse drin stehen, dass wir, ne, gerade kann ich mir vorstellen, wenn hier Hocke feststellt, dass ein Luxusteilchenbeschleunigung für 17 Milliarden genehmigt wird, was Penrose Oxford sollte offen sehen. Aber mindestens doppelt so lang und 10-mal so teuer. Dann kommt bei mir, sagt er praktisch irgendwie so ein Zauber, Forschung hast, es gibt bestimmt immer irgendwas, was man suchen könnte, was uns fehlt. Ne? Dann haut er von mir so eine Anfrage rein, der Kollege testet das auf Plausibilität und das ist relativ großzügig. Dann sagt er, das kriegt er die Summe vorab. Das heißt, also, wenn so ein Student bei mir ankommt, sagt, ich habe hier ein Projekt, das möchte ich erforschen. Zum Beispiel für ein Semester oder für eine Doktorarbeit. Dann, am Anfang haben wir eigentlich alles genehmigt, teilweise knapp Geld, aber am Anfang haben wir natürlich alles genehmigt, auch wenn du Dokumentation hattest. Zum Beispiel, da waren halt viele Profis, die irgendwas über Prozessoren geschrieben haben. Ich glaube, es gibt riesen Datenbanken über tropische Prozessoren, wo das darum geht. Stell dir vor, du hast einen bestimmten Prozentsatz bei Intel an Prozessoren, die ähnliche Fehler hat. Und dann haben wir da praktisch für jeden gebrauchten Prozessor eine Listung, was an diesem Prozessor funktioniert und in welchem Rahmen der Einsatzraum ist. Hast du nur eine kleine Doku. Und dann am Ende hast du bei diesen Datenbanken festgestellt, dass eine bestimmte Anzahl von Prozessoren immer und immer wieder denselben Fehler hat. Es ist dabei aufgefallen, dass die alten Gateshows, die wir hatten, dass sie auch sie hatten, welche schädigt haben beim Beamen. Und da mussten wir dann nochmal nachbessern. Also das haben wir auch ein bisschen illegal durchgezogen in so einer Firmentransaktionssache, wo wir die dann mitgenehmigt haben. Etwas schwieriger. Und wir haben die Gateshows eine etwas bessere Variante, dass die Netzfälle besser dienen kann und so. Weil diese Firma, die eben damals von der festgestellt, dass beim Beamen gewisse Strukturen beschädigt werden. Das ist einfach, da mussten wir nochmal was nachbessern. Haben wir nicht so gemacht, dass wir das nicht neu genehmigen mussten, aber auch noch teuer. Und ihr seid halt eine freihandelsgewerkschaft in Handelsfirma, ja? Ja. Das Ding ist, wir dürfen keine Überschusserwirtschaften. Und auch gerade so im Bereich Bestechung gibt es da sehr schöne Forschung. Diese Stechung. Du finanzierst hier Studentenprojekte. Das Problem ist einfach, dass sie immer wieder die Engels einkommen und sagen, wir haben jetzt Regeln, also zurzeit ist das so, das ist ja schön von mir, ich sag schon meinen Leuten immer, auch wenn ich auf Anfang hast du eine sehr gute Kondition, irgendwann schlagen dann so Alien Regierungsvertreter auf und sagen dann oft, ist nicht illegal, aber kulturell grenzwertig. Grenzwertig. Weil ich sag mal so, ne? Dass teilweise hier Zölle haben, die zu 82% in der Militärdiktatur bevorzugt, wie früher ist. Wobei nur 0% das zugeben, dass das so ist. Ja, es gibt da teilweise relativ besorgte christenartige Aliens, die meinen, dass, dass dieser Laden, mindestens ist wie Sodom, wenn nicht wie Gomorra. Aber an sich würde das der Kern auf dem zugeben, dass man sowas kauft. Also, die haben das auch teilweise sehr kulturelle Festgeber eingrenzen müssen. Und zum Beispiel, ich halt stell vor, in Holland ist Kraft legal, ne? In Deutschland nicht. Das heißt, wenn du bei uns praktisch in Holland Kraft kaufst im Laden, das ist ja nichts Illegales, ne? An der Grenze piept dann praktisch dein Handy, ne? Und dann, hier, du hast hier, rechtlichen Graf, ist, rechtlichen Graf, der ist illegal, ist erst einfach nur kurz rum, oder? Die haben hier aber an den üblichen Grenzstraßen mit Zugängen die Möglichkeit, es einzulagern, und kannst es dann später abholen. Du kannst es zur Not gegen eine Gebühr auf alles hinliefern lassen. Aber wir müssen dann praktisch einmal um Deutschland rum, und das irgendwann dann hinliefern oder so, ne? Das würde ich schon machen. Ist auch teuer, und das wird eigentlich, was? Da überlegen wir noch, ob wir das einführen. Wie wir das hinkriegen. Zum Beispiel auch wenn das Problem ist, in Kalifornien, da ist es gerade vom jüdischen Baucherlaub zu verlügen, dann starten noch nicht so. Und heute da halt das Geld kurz sitzen, wir jetzt kurz vor der Grenze nach Iowa, hier ist gerade eine relativ fiktive Handhab, ne? Und das, ne? Dann haben wir halt hier in üblichen Highway-Fahrten die Möglichkeit, das vorübergehend einzulagern, ne? Wie im Beispiel halt. Unkompliziert. Wenn du es dann nicht machst, dann ist es erst halt ein Warnhinweis gekriegt und du weißt, dass du es auch eigene Faust eigene Durchziehung sollst. Das geht, macht das noch nicht weiter. Zumindest bis jetzt noch nicht. Es sei denn, die Regierung müsste wieder einen sagen, dass sie das dann irgendwie Zeit melden müssen. Aber da warten wir dann immer auf eine offizielle Dienstanweisung. Also, ne, ich habe jetzt einfach den Service so eingebunden, dass das Handy dich nur freundlich ermahnt, dass da einzulagern, weil es gefährlich ist, auf die Grenze zu bringen, weil es da verboten ist. Hat aber keine Meldefunktion. Aber es kann natürlich sein, dass demnächst hier Bullen aufsteigen und sagen, wenn wir das Handy das schon weiß, dann, aber die Funktion, die haben jetzt halt noch nicht unser Standardsoftware, weil das halt in der Regierung noch nicht angefordert wurde. Achso, ja. Und dieses Produktionsverfahren von, Informationsdrogen, da ist mir noch einiges unklar. Also, das basiert auf einem Patent, das ist als Folge von Materialaufruf von Peinlichkeiten. Ihr habt praktisch mit Hilfe von Elektrostimulanz eure Gegner gebracht, die typischen Drogentrips zu empfinden, um dann in der solchen großen Mengen praktisch diese Faktorstrukturen aus dem Gehirnabsaugen zu kristallisieren und hat das dann allein damit jetzt nicht so auffällt, das in Zementdeckel verpackt, während die beiden in größeren Mengen zu kriegen, wo das auffällt. Und hat dann dieses Zeug, jedes Mal entdeckt dieses Zeug. Leider, feindlich. Und das wurde auch nicht feindlich. Natürlich, wenn ich so ein Zeug wie das von Bataan so weggeschossen kann, weil man noch Kopfgelder kassiert, das ist eine feine Sache. Oder, die Fieber, das war natürlich, da kriegst du beschleunigstes Verfahren, also, da wird kaum geprüft, ne? Das war aber, das Volk war ziemlich unbekannt, war auch nicht durch und durch böse, aber häufig eine Quelle des Bösen, die mussten weg. Da konnte man nicht viel machen. Die waren einfach zu gefährlich. Und da habe ich diese halt eingesetzt, um Berufen, meinen Drogen zu synthetisieren. Das ist nicht schön, aber was will ich machen? Ich kann ihn ja einfach so töten, wenn ich die Wirtschaft nicht, dann ist das genau das Problem bei dir. Du bist nicht unbedingt, ich sag mal, so, bin ich auch nicht. Du bist nicht so der typische strahlende Super, wo man so denkt, dass du so, du bist effizienter als Vormann, aber so vielen deinen Strukturen hast du deine ganz eigene Glaubenswelt. Also, gerade seitens der Norden gibt es dann doch, sehr viele kulturelle Unterschiede zu den Standardkulturen, weil die haben hier als Spezies eingetragen, F20.0. 20.0, ja. Ja. Was genau ist F20.0? Das ist der diagnostische Schlüssel zur Parodie der Schizophrenie. Das heißt, die Leute selbst sind davon überzeugt, sie seien eine Wahnvorstellung und unterliegen damit nicht der Gang. Es gibt natürlich immer wieder so Aliens, die meinen, viele Sachen bei den Norden sind kulturell sehr speziell. Um nicht zu sagen, das ist ein Volk, was praktisch, das ist zweimal das Volk, die Norden auf Friedhof, ne? Die haben halt ihre eigene Kultur, die auf meinem Unterricht basiert und die, viele wollen manchmal so ein Passwort zu machen, das Thema, natürlich, möchtest du auch von deiner Ehefrau ein Passwort haben, du sagst zum Beispiel, du sagst ein bestimmtes Stichwort, der Zugriff auf deine Frau, die macht den Abwasch und den Haushalt oder den Müll runter. Wir werden uns nicht mehr feststellen, dass dieses Passwort oft heißt, du sollst nach zwei Essen gehen und ein neues tolles Kleid. Mindestens. Wenn ich noch ein paar Urlaubsideen, die diese Frau haben möchte, dann sind die teuer. Und die Passwörter, die mit dem Grunde, sowas wie, Schatz, ich liebe dich, mach mal den Abwasch. Schwierig. Schatz, wenn sie Abwasch macht, dann können wir gleich noch zügig in der Stadt gehen, diesen super teuren Diamantring kaufen. Teuer. Ansonsten, die neuen Beispiel haben kein Geld. Wenn sie das Geld unüblich. Also, die neuen haben immer viel vor Augen, aber, die neuen, man kann das auch eigentlich auf die neuen also kulturelle Eigenschaften haben, aber das will das nicht kernlich. Wieso? Weil, viele Sachen sind sehr speziell bei dieser, ne? Ja. Okay. Das Problem ist, ich würde gerne mal ein bisschen, was sagen. Ihr sagt was. Also, ihr ist bisschen einfach lassen. Mich würde mehr interessieren, was dieser arme Insa, zu tun hat hier. Insa, ist unsere Physikexpertin. Also, ihr kennt, es gibt so einen Film, da ist so ein Typ, ich glaube, eine Uni wischt die Gänge und hat aber irgendwie ein spezielles mathematisches Talent, was sich aber auch der Film nicht so richtig erschließt lässt. Auf jeden Fall kann der eigentlich zwar das mathematische Problem lösen. Und Insa hat irgendwie auch so, ich sag mal, esoterische Begabung und Hartnäckigkeit für physikalische Phänomene. Das heißt, sie hat nicht so richtig Ahnung von dem, was sie tut, aber die kann man sich toll Physik vorstellen. Die kann sich mal toll physikalische Sachen vorstellen. Und versteht die auch irgendwie unterbewusst. Ein bisschen schwierig zu erklären, aber Annika ist immer so, der kriegt man immer ein bisschen Sachen, als wenn man Leute betrügen hat. Sie macht das vielleicht mal lokal, in einem kleinen Kartenspiel oder in kleinen Betriebsstrukturen, aber wenn sie mir so technisch dreht, wie man Leute abzieht, dann mache ich das praktisch mit Milliarden von Universen, was auch trotzdem. Und eben da hat halt auch das Problem, dass wir sehr kulturelle Unterschiede haben. Ja? Ist zu langweilig. Nein, ist okay. Das wäre das, was ja wichtig war, ja? Ja. Und normalerweise führst du auch so zu Gesprächen wie jetzt, ja? Ja. Okay, okay, das Problem ist, dass du deine eigene Welt ist, ja? Eigentlich nicht. Weil wir haben da so ein paar Sachen, die sind ein bisschen merkwürdig. Wieso? Ich sag mal, deine Art, eine telepathische Verbindung aufzubauen, ja, ist, relativ, also, ich sag mal, wir haben da relativ, merkwürdige Kulturen, da draußen noch im Weltraum, die sich mit deiner Philosophie, nicht so richtig, also, wir haben da teilweise Zahlen erhalten, die jetzt bedenklich sind, ja, ich überlege mir was. Weil irgendwie sind wir auf dem großen Teil einer Meinung, aber eben. Genau das ist das Problem. Wie geht's jetzt weiter? Weiß ich nicht. Also, du wolltest ja mal ein bisschen zeigen, wie unsere normalen Gespräche überhaupt laufen. Also, theoretisch müsste es jetzt einfach nur so hier rumliegen und abwarten, und dann erzählst du irgendwelche Sachen, die du nicht selbst erfindest, ja. Offiziell schon wäre. Das heißt also, du bist praktisch in deiner Welt jetzt so ein Moderator, der praktisch einfach so ein bisschen darauf aufpasst, dass die Gespräche geworden ablaufen, ja? Ja. Dann bist du im Hintergrund und kann an irgendjemand merken, dass auch das intakt ist, nicht wahr? Das ist nicht das intakt, aber okay,